Erster, er sah, wie reiche Leute Geld in den Opferkasten legten. Zweiter, er sah auch eine arme Witwe. Sie legte zwei kleine Münzen hinein. Dritter, er sagte, ich sage euch die Wahrheit. Diese arme Witwe gab mehr als alle anderen. Vierter, die reichen Leute gaben von ihrem vielen Geld. Die Witwe hatte wenig. Sie gab alles, was sie besaß. Fünfter, einige Leute sprachen über den Tempel. Er war mit schönen Steinen und Geschenken geschmückt. Jesus sagte, Sechster, ihr seht diese Dinge. Es wird eine Zeit kommen. Dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Alles wird zerstört. Siebter, sie fragten ihn, Lehrer, wann wird das geschehen? Welches Zeichen zeigt, dass es kommt? Achter, er sagte, passt auf, dass euch niemand täuscht. Viele werden in meinem Namen kommen. Sie werden sagen, ich bin es. Oder, die Zeit ist da. Folgt ihnen nicht. Neunter, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, habt keine Angst. Diese Dinge müssen zuerst geschehen. Aber das Ende kommt nicht sofort. Zehnter, dann sagte er zu ihnen, ein Volk wird gegen ein anderes Volk kämpfen. Ein Land wird gegen ein anderes Land kämpfen. Elfter, es wird große Erdbeben geben. Es wird Hunger und Krankheiten geben. Auch schreckliche Dinge und große Zeichen am Himmel wird es geben. Zwölfter, vor all dem werden sie euch fangen und verfolgen. Sie werden euch in Synagogen und Gefängnisse bringen. Man wird euch vor Könige und Herrscher stellen. Das geschieht, weil ihr zu mir gehört. Dreizehnter, das wird eine Gelegenheit sein, von mir zu erzählen. Vierzehnter, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Fünfzehnter, ich werde euch die richtigen Worte und Weisheit geben. Eure Feinde können euch dann nicht widersprechen. Sechzehnter, eure Eltern, Brüder, Verwandte und Freunde werden euch verraten. Einige von euch werden getötet werden. Siebzehnter, alle Menschen werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Achtzehnter, aber kein einziges Haar auf eurem Kopf wird verloren gehen. Neunzehnter, bleibt stark und geduldig. So werdet ihr euer Leben retten. Zwanzigster, wenn ihr seht, dass Soldaten Jerusalem umzingeln, dann wisst, die Zerstörung ist nah. 21. Dann sollen die Menschen in Judä in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll hinausgehen. Wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. 22. Das sind Tage der Strafe. Alles, was geschrieben steht, wird dann geschehen. 23. Es wird schlimm sein für schwangere Frauen und Mütter mit Babys. Große Not wird auf der Erde sein. Gott wird dieses Volk bestrafen. 24. Viele Menschen werden durch das Schwert sterben. Sie werden als Gefangene in alle Länder gebracht. Fremde Völker werden Jerusalem zerstören. Das wird so lange dauern, bis ihre Zeit vorbei ist. 25. Es wird Zeichen an Sonne, Mond und Sternen geben. Auf der Erde werden die Völker Angst haben. Sie werden sich fürchten vor dem lauten Meer und seinen Wellen. 26. Die Menschen werden vor Angst ohnmächtig werden. Sie werden sehen, was mit der Welt geschieht. Die Kräfte des Himmels werden beben. 27. Dann werden sie den Menschensohn sehen. Er wird in einer Wolke kommen. Er wird große Macht und Herrlichkeit haben. 28. Wenn diese Dinge beginnen, dann steht auf. Hebt eure Köpfe hoch. Eure Rettung ist nah. 29. Er erzählte ihnen ein Beispiel, seht den Feigenbaum und alle Bäume. 30. Wenn sie Blätter bekommen, wisst ihr, der Sommer ist bald da. 31. Genauso ist es, wenn ihr diese Dinge seht. Dann wisst ihr, Gottes Herrschaft ist nah. 32. Ich sage euch die Wahrheit, diese Menschen werden leben. Sie werden alles erleben, bis es geschieht. 33. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden niemals vergehen. 34. Passt auf euch auf. Lasst eure Herzen nicht schwer werden. Trinkt nicht zu viel Alkohol. Macht euch keine Sorgen um Essen. Sonst kommt dieser Tag plötzlich über euch. 35. Er wird wie eine Falle sein. Er wird alle Menschen auf der ganzen Erde überraschen. 36. Seid immer wachsam und betet. Dann könnt ihr all dem entkommen, was kommt. Dann könnt ihr vor dem Menschensohn stehen. 37. Tagsüber lehrte Jesus im Tempel. Nachts ging er hinaus. Er schlief auf dem Berg, der Ölberg heißt. 38. Jeden Morgen kam das ganze Volk zu ihm. Sie wollten ihn im Tempel hören.